Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 12. Hallo Micha, hier ist der Christian, grüß dich. Schick dir gerne Audio-Ansichtskarte hier vom Campingplatz Las Dunas aus Spanien. Mein Standort ist eben jetzt ganz am Rand des Campingplatzes. Hier gibt es einen Zaun natürlich, klar, kleines Mäuerchen, Zaun und dahinter der Blick auf unendliche Weiten hier an dieser Costa Brava. Rechts vorne ist das Meer, das ich momentan gar nicht sehen kann, weil ich im hinteren Bereich bin, und leichte Bergketten, die diese Bucht von Escala umschließen. Große Weiten, hinten Apfelplantagen, kein einziges Gebäude, schon gar nicht irgendwelche Touristenhochhäuser oder irgendwas. Hier gibt es nur Campingplätze und sonst einfach nur spanische Landwirtschaft. Ganz, ganz toll, wunderbar. Warum ich hier hinten stehe und nicht vorne am Strand ist, hier gibt es ein Mobilhome, das mit der Terrasse nach Westen ausgerichtet ist. Und die Terrassen, die nach Westen ausgerichtet sind, haben das Problem, dass sie am späten Nachmittag voll die Sonne reinkriegen. Und das heißt, dass die... gerade eine Fahrradfahrerin vorbeifahren lassen. So, das heißt, dass die sich hier gegen die Sonne schützen, weil abends sitzt man ja gerne draußen, möchte grillen und so, und haben sich dann so verschiedene Sonnenschutztücher an die Veranda gehängt. Und hier gibt es ein knallrotes Sonnenschutztuch. Und von meinem Wohnwagen aus, von meinem mobiler Home aus, kann man das Wort Teufel lesen. Und deswegen bin ich mal hierher gegangen und dachte, ich gucke mal, was da Teufel ist. Das Tuch geht um die Ecke und es steht Böse Teufel, und zwar mit B-Ö-H. Also ich kenne Böse Onkels, das ist eine Band. Böse Teufel ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber da du Teufelsexperte bist, vielleicht kennst du das, vielleicht sagt dir das was. Also rotes Tuch mit weißer Aufschrift, Böse mit H, Teufel. Ja, das ist das Bild hier. Jeder kriegt auch noch ein Audio-Souvenir, irgendetwas, was zu seinem Podcast passt. Bei dir ist ja das Thema Hund durchaus vorherrschend und sehr schön. Also hier gibt es speziell ausgerichtete Hundeparkplätze, so ein Quatsch, Hunde-Campingplätze, wo die Leute eben mit ihren Hunden hin dürfen. Es sind bestimmte Bereiche ausgewiesen. Ich glaube, auch vorne am Strand gibt es Bereiche, wo man mit den Hunden laufen darf, und eben auch Bereiche, wo man nicht laufen darf. Hier innerhalb des Campingplatzes ist es auch gut geregelt und scheint auch sehr entspannt zu sein. Wir sind hier hinten im Bereich eben der Mobilhomes. Dieses Jahr sind wir ja zum ersten Mal in einem Mobilhome. Ist ausgestattet wie ein nettes kleines Hotelzimmer. Und so hat man also die Vorteile eines Campingplatzes, nämlich absolut ungezwungene Freiheit. Und man muss aber kein Zelt aufbauen, keinen Wohnwagen herschleppen oder sonst was machen. Ist eine schöne Geschichte. Und vor allem eben die Leute mit den Hunden sind hier gut untergebracht. Das nur mal als Erzählung, als Tipp, wie auch immer. Liebe Grüße aus Spanien mit dieser Audio-Ansichtskarte. Mach's gut. Ciao.